Jetzt nach des Gegners nennt, dass dieses Wald durchrennt. Stürmen wir, bereit zum letzten Stoß. Der Tod des Feindes, erster Feind, sei unser Kampfgenoss. Die grausige Schlacht entstammt erneut, erneut wird Stahl sich roh. Valkyren reiten, wüten wild und drängen hart zum Tod, ja! Auf den Schwingen der Nacht gekämpft. Wir haben den Endsieg errungen. Wir Germanien!